Neujahrsgrüße an Freunde in der ganzen Welt. Die Dinge sind so ziemlich die gleichen geblieben, da die Vorschriften unverändert sind. Alle sind ein wenig entspannt, nun, da das Gefängnispersonal erkennt, dass ich nicht das Ungeheuer bin, zu dem mich die Medien gemacht haben. Ich habe Ingrid gesagt, dies werde eintreten, und schon ist es so gekommen. Ich habe mein ganzes Leben lang mäßigend auf Freunde und selbst oft auf Feinde einwirken können. Wir haben jetzt die sowjetische Sättigung mit Juden im öffentlichen Dienst in Kanada. Auf Bundesebene ist der frühere Chef des Canadian Jewish Congress im Bezirk Montreal, Irvin Kotler, Justizminister geworden. Ich erinnere mich, 1985 im Zuschauerraum des Gerichtssaals neben Kotler gesessen und gehört zu haben, wie er sich über meinen Prozess ärgerte. Der sei keine gute Idee, denn was ist, wenn er gewinnt? Er war damals sehr erregt, als er mit einem seiner Mitjuden sprach. Stell dir vor, was er über die gegenwärtige Situation denken muss. Die Dinge bewegen sich jetzt sehr schnell. Das Internet ist angefüllt von Enthüllung auf Enthüllung jüdischer Missetaten in der Vergangenheit. Ganz Amerika ist im Internet auf den Barrikaden gegen sie. Es hat sich nie so schnell so viel Druck gegen eine verschanzte Gruppe aufgebaut. Sie werden von den Russen mit Leidenschaft gehasst. Es sind 200 Millionen Russen, die nach Rache dürsten, um ihre Hände an diese Mörder ihrer Väter und Großväter zu legen. Die Polen haben Katyn nicht vergessen, das eine ausschließlich jüdische Unternehmung war. Alle Namen der verantwortlichen Checker, OGPU, KGB-Typen sind bekannt. Es gibt nur 300 Millionen Amerikaner, aber 1,3 Milliarden Moslems auf der Welt in über 58 Ländern, die jetzt aufgestört wurden, verwirrt, verleumdet von diesen Leuten durch eine machttrunkene US-Oligarchie mit ihrem trojanischen Pferd, den Neokons, in Stellung in allen Zweigen des US-Staates. Die Schwarzen in den Vereinigten Staaten bringen ihre Reparationsforderungen in der Sklavenfrage vor. Und natürlich waren diejenigen, die Sklaven unter schrecklichen Umständen aus Afrika brachten, die jüdischen Eigentümer von Sklavenschiffen aus der Karibik. Ich habe mit vielen Schwarzen gesprochen und ihre Dokumentationen gesehen. Einer von ihnen, Dr. Tony Martin, sagte bei den Anhörungen beim Canadian Human Rights Tribunal für mich aus, doch die jüdische Anklage behandelte ihn wie den letzten Dreck. Glaub mir, diese Art von Kränkung nagt in diesen Menschen und schwert jahrelang fort. In vieler Hinsicht sind Farbige so nachtragend wie Juden. Die Ukrainer haben eine Rechnung für die schreckliche Hungersnot und die Verfolgung der Kulaken. Die Kosaken für die erfolgte ethnische Säuberung und Verbannung ihrer Reste nach Sibirien. Das Gleiche gilt für die Volksdeutschen von der Wolga und die Mennoniten in Russland und weltweit. Sie alle erinnern sich dieser Wunden und alle wissen, wer dahinter stand. Die deutschen Vertriebenen, die Sudetendeutschen, die Deutschen vom Balkan und das deutsche Volk in seiner Gesamtheit erinnern sich all der erlittenen Demütigungen trotz aller Bücklinge von Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Joschka Fischer und Genossen. Ingrid sagte mir, dass etwa 70% der deutschen Bevölkerung aussagte, sie habe genug von dem Mühlstein des Holocausts um ihren Hals. Das ist eine riesige Zunahme in den letzten Jahren, von damals 25% bis 30%. 60% der Deutschen glauben nicht, dass die Anschläge auf das World Trade Center so geschehen sind, wie man behauptet. Sie glauben, dass sie das Werk der Geheimdienste mehrerer Länder waren, zu denen äußerst wahrscheinlich Israel gehört. Bücher, welche diese Ansicht vertreten, verkaufen sich wie warme Semmeln. Druckauflagen von mehr als 100.000 sind nicht außergewöhnlich. Kürzlich brachte eine CNN-Fernsehumfrage an den Tag, dass 90% der Amerikaner ähnlich wie die Deutschen über dieses Thema denken. Das knallharte Buch von David Duke, Jewish Supremacism, ist bereits mit 500.000 Exemplaren in den russischsprachigen Gebieten Mittel- und Osteuropas verkauft worden. Es liegt in dem Buchladen des russischen Parlaments zusammen mit »Starben wirklich 6 Millionen« auf Russisch und mit Büchern über meinen Prozess. Der Knüppel ist bereits aus dem Sack. Bolschewismus, Marxismus, jüdischer Sozialismus, Liberalismus, selbst falscher Neokonservatismus, Enron-Kapitalismus liegen auf ihren Sterbebetten. Das Internet macht alles durchsichtig. All die Betrügereien vom Ersten und Zweiten Weltkrieg und seither werden ausgegraben, geprüft und aufgedeckt. Unsere Feinde machen sich Feinde bei jedem Schritt, den sie tun. Enthüllung ist für sie die größte Gefahr. Das Zusammengehen all ihrer Opfer in einer Allianz gegen sie muss ihr ständiger Albtraum sein. Betrüger und Lügner hassen es, durchschaut zu werden. Sie haben allen Grund, an Verfolgungswahn zu leiden, denn sie haben zu viele zu unbarmherzig über zu lange Zeit zu Opfern gemacht. Wenn diese Allianz mit den gegenwärtig möglichen weltweiten Verbindungen Gestalt annimmt, möchte ich nicht in ihren Schuhen stecken. Mr. Arkand, ein früherer kanadischer nationalsozialistischer Führer und in meiner Jugend mein Mentor, beliebte zu sagen, dass unsere Feinde, wenn ihr Ende kommt, wünschen würden, sie hätten die SS, um sie zu beschützen. Vielleicht ist dies die Endzeit, die so viele voraussagen. Es wird ein großes Reinemachen und Aussortieren stattfinden. Ich kann es durch ihre Nervosität fühlen. Durch ihren schrillen Ton bei Gericht, ihre Rachsucht. Seht euch um. Wir werden in den nächsten Jahren Ereignisse sich entfalten sehen, die selbst uns in Erstaunen versetzen werden. Welch ein Pyrrhussieg ist dagegen meine Gefängnishaft für sie. Meine neuen Anwälte sind nette, fähige Menschen, Idealisten insoweit, dass ihnen die Aushöhlung unserer Rechte und der verfassungsfeindliche Angriff auf die kanadischen Traditionen vollkommen bewusst sind. Sie lernen schnell, was es bedeutet, gegen diese in Kanada losgelassenen Kräfte anzutreten und scheinen für die Verteidigung der Freiheit engagiert zu sein. Ich finde die Arbeitsbeziehung respektvoll, wirkungsvoll und sogar menschlich, allerdings sehr teuer. Ich habe vergessen, euch zu sagen, dass der Ankläger am Ende der Kautionsverhandlung von einer kooperativen Anstrengung sprach. In anderen Worten, es hat ihnen endlich gedämmert, dass ich in Einzelhaft ohne Zugang zu einem Computer oft tagelang ohne Verbindung bin. So ist es für sie schwierig, die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass ich diese Zündel-Webseite, die für sie zu einer fixen Idee geworden ist, gestalte und kontrolliere. Es wird aus der Art der Vernehmungen durch den Staatsanwalt und den Richter klar, dass der wahre Grund für meine Entführung und Verfrachtung nach Kanada, um dieser kafkaesken Nervenprobe ausgesetzt zu werden, die jüdische Wut über die Zündelseite war, die immer noch im Cyberspace steht und immer noch das blaue Band führt. Wir wissen inzwischen von einem Insider, dass die Webseite meiner Frau die Ursache ist. Sie sind wie der Hund mit dem Knochen. Sie können nicht loslassen. Sie haben nach 45 Jahren endlich den Zündel in ihren Fängen. Ich versuche, mich in ihre Lage zu versetzen und all die Anstrengungen zu betrachten, die sie in den letzten 5 Jahren des sogenannten Menschenrechtstribunalverfahrens in Toronto und in den folgenden 4 Jahren auf sich genommen haben, um diesen Leuchtturm der historischen Wahrheit zum Erlöschen zu bringen. Und noch immer sind sie nicht weitergekommen. Wenn sie versuchen würden, die Leute mit mehr Einfühlung und Respekt zu behandeln, vernünftig mit Gegnern zu sprechen, statt zu versuchen, sie mit einem Vorschlaghammer niederzuschlagen, hätten sie sich möglicherweise schon vor langer Zeit eines Kompromisses erfreuen können. Wie aber die Palästinenser herausfanden und die Hitlerregierung zu ihrem Leidwesen erfuhr, sind diese Leute nicht groß, wenn es um Kompromisse geht. Ihr Prinzip ist allein Unterjochung durch Terror. Ich weiß, wie rachsüchtig diese Menschen sind. Ihr wisst es auch. So bin ich nicht überrascht von der Korruption der Eingeweihten und dem Verhandeln, dem Ausklüngeln und Mauscheln hinter den Kulissen, das in meinem Fall sowohl hier als auch in den Vereinigten Staaten stattfindet und sicher auch in Deutschland. Ich wurde Opfer einer Geheimdienstoperation, deren Ursprung bei dem Geheimen Staatsrat und einigen engsten Beratern des damaligen Premiers Chrétien lag. Wir wissen ihre Namen und wo sie hingehören. Um mich zu fassen, wurden als Instrumente die Geheimdienste von mindestens 3, sehr wahrscheinlich 4 Ländern ausgewählt. Wenn die Zeit gekommen ist, werden manche dieser Fäden und Verbindungen ans Licht kommen und beginnen, sich zu entwirren. Wir haben schon damit begonnen, die Blaze-CSIS-Verbindung zu entlarven, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es wird viel, viel mehr herauskommen. Wann? Das ist die Frage. Wird es zu spät sein? Sollte ich je auf Kaution freikommen, was, wie ich meine, nur eintreten wird, wenn überhaupt, durch den Druck der Öffentlichkeit oder durch Geschichten in den Medien, die für die Regierung peinlich sind, werden meine Feinde mich erneut verhaften lassen. Entweder anhand eines neuen Sicherheitszertifikats oder einer Anklage wegen Verächtlichmachung des Gerichts durch die Webseite meiner Frau. Sie werden einen Grund finden. Schließlich haben sie ja den unschuldigen Christus gekreuzigt. Also ist es ein Kinderspiel, Ernst Zündel festzunageln. Nürnberg ist ihr Stil und ich bin vertraut damit, wie sie gefälschte Dokumente gebrauchen, falsche eidesstattliche Erklärungen, Aussagen meineidiger Zeugen. Und das alles in Prozessen, die der Öffentlichkeit zugänglich waren. In meinem Fall führen sie all diese gefälschten Dokumente und lügenden Zeugen ins Geheim vor. Meine Anwälte und ich sind ausgeschlossen, also ist es weitaus leichter für sie, mich hier zu verurteilen, als es selbst damals in Nürnberg war. Und, wie in Nürnberg, ist keine Berufung gegen das Urteil erlaubt. Brief an einen Unterstützer in Frankreich. Ingrid hat mir von ihrem Anruf und ihrer E-Post erzählt und dass sie an Rivarol geschrieben, Freunde mobilisiert und die Nachricht von meiner trüben, schändlichen Situation verbreitet haben. Ich habe gewiss nie eine so willkürliche, schamlose, brutale Gesetzlosigkeit erlebt wie die jetzige, verkleidet in den Schein von Gesetz und Vorschriften. Das müssen wir unseren Feinden zugestehen. Wenn es um gemeine, teuflische Pläne und Machenschaften geht, sind sie einsame Klasse. So hat meine Mutter mir den Teufel in Menschengestalt beschrieben. Wir Nichtjuden haben einfach nicht die geistige Fähigkeit, solche Pläne und Maßnahmen zu entwerfen, viel weniger sie auszuführen, weil wir im Allgemeinen Menschen des Gesetzes, der Ordnung, des fairen Verfahrens vor Gericht und des Anstands im Umgang selbst mit unseren Gegnern sind. Unsere Feinde kennen solche Skrupel nicht. Ihnen fehlen diese menschlichen Züge vollkommen. Diese Aktion gegen mich hat wiederum meinen Glauben vertieft, dass diese Menschen nicht sind wie wir. Sie mögen wie wir aussehen, weil sie Augen haben, Ohren, einen Mund, eine Nase, Arme und Beine. Sie und wir haben sogar die Fähigkeit, uns untereinander zu paaren und Nachwuchs zu zeugen. Aber sie sind anders geschaltet. Etwas, was noch weiter zu erforschen ist. Sie agieren und reagieren, denken und fühlen wesentlich anders als wir. Die Beweise dafür sind überall. Von den Blutkellern der Tscheka zu den Folterkammern von Dachau, Schwäbisch Hall, Bad Nenndorf, Nürnberg und dem Gazastreifen, Guantanamo und Abu Ghraib. Wenn wir diesen Unterschied nicht begreifen, erforschen und mit geeigneten Gegenmaßnahmen angehen, durch Gesetzgebung, durch Verordnung oder über kulturelle Kampagnen, Seminare, Vorträge und so weiter, können wir nicht hoffen, uns erfolgreich gegen ihren Angriff und ihr Einsickern zu verteidigen. Unser intellektuelles Immunsystem scheint so belastet zu sein durch Propaganda und kulturellen Ballast, dass es als nicht existent bezeichnet werden muss, wie beim AIDS-Kranken. Wenn die Dinge bleiben, wie sie sind, werden wir auf allen Gebieten zur sicheren Niederlage verurteilt sein. Und zwar bald. Der US-Professor Kevin MacDonald hat interessante Studien getrieben und die jüdischen Verteidigungs- und Überlebensstrategien aufgezeigt, wie er es in sehr wohlwollender Formulierung nennt. Aber, wie bei den Intellektuellen heute üblich, belässt er es dabei. Es handelt sich nicht mehr um Verteidigungsstrategien zum Überleben, wie er euphemistisch meint. Es sind strategische Werkzeuge im Dienste ihrer Taktik des Eindringens, der Auflösung, der Kontrolle und der schließlichen Beherrschung der nichtjüdischen Gemeinschaften auf allen Gebieten, keines ausgenommen. Diese Überlebensstrategien sind tödliche Waffen in den Händen unserer Feinde in einem Vernichtungskrieg, den sie uns als eine feindliche Kultur erklärt haben, aus Gründen, die sie kennen, die aber nur wenige bei uns dunkel erfasst haben. Das war der Grund, warum ich mich in die Berge des schönen, friedlichen Tennessee zurückzog, um zu ruhen und nachzusinnen, um von Grund auf darüber nachzudenken, was, wenn überhaupt, noch von uns getan werden könnte, den Sturz ins Vergessen unserer ganzen großen, erhabenen Kultur aufzuhalten und, hoffentlich, die Entwicklung umzukehren. All meine wachen Stunden, als ich meinen Garten umgrub, meine Blumen pflanzte, meine Kartoffeln hackte und meine Bilder malte, waren dieser Herkulesaufgabe gewidmet, wie das am besten zu tun sei, was getan werden muss, wenn wir das Überleben unserer Kinder und Enkel in den Jahren und Jahrzehnten vor uns sichern wollen. Das ist unsere ureigene Aufgabe. Niemand wird sie uns abnehmen. Unsere Lage ist unendlich schwieriger jetzt, weil wir überall in unserem Wirken benachteiligt sind. Wir dürfen unter keinen Umständen unseren jetzigen Kurs eines bloßen Reagierens auf die ständigen Angriffe unserer geschworenen Feinde in allen Lebensbereichen fortsetzen. Das wäre tödlich für uns. Wir sind kulturell, politisch und philosophisch, seit Karl Marx sein kommunistisches Manifest und Das Kapital schrieb, in der Defensive. Bismarck hat die Entwicklung etwas verlangsamt, indem er einige marxistische Ideen übernahm oder benutzte. Die westliche Kultur als Organismus hat es versäumt, mit einem Gegenstück des marxischen dialektischen Materialismus aufzutreten. Keine funktionale Methode, kein Ismus wie Syndikalismus oder Sozialismus konnte verhindern, dass die marxistische Ideologie die europäischen Geister und Herzen vergiftete, bis zur Unkenntlichkeit veränderte und für über ein Jahrhundert wehrlos machte. In einem kurzen, erfrischenden Zeitabschnitt von 25 Jahren, von 1920 bis 1945, brachte die westliche Kultur das Gegenmittel hervor, das allein eine Erlösung versprach. Es war Adolf Hitlers brillante Verknüpfung von Nationalismus gepaart mit christlichem Sozialismus in einem neuen sozialen Entwurf, Nationalsozialismus genannt. Natürlich machten die furchtbaren wirtschaftlichen und traurigen sozialen Verhältnisse in Mitteleuropa nach der Niederlage Deutschlands 1918 den deutsch sprechenden Teil Europas bereit, nach grundsätzlich anderen Entwürfen und politischen Lösungen zu suchen. Ohne den Hunger, die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung als Schicksal von zig Millionen Menschen dieser Zeit bezweifle ich, dass sie die Einschränkung der Freiheiten und die scharfe Unterdrückung der Opposition hingenommen hätten, die sie mit Hitlers drakonischem Ermächtigungsgesetz akzeptierten. Heute wird dies in vielen, vielen Abwandlungen von Präsident Bushs Patriot Act in Amerika erneut angewandt. Diesmal allerdings gegen Amerika, gegen die eigene Bevölkerung und im Interesse derjenigen, die am 11. September 2001 in Amerika einen kalten Staatsstreich durchführten. Wenn auch widerstrebend, hießen die Nachkriegsdeutschen der 30er Jahre die neuen Gesetze gut und die streng umfassenden Maßnahmen stellten tatsächlich die Ordnung wieder her. Zuversicht, Hoffnung und nationaler Stolz kehrten in jedem Land zurück, das ebenfalls das deutsche Linderungs- und Heilungsmittel für seinen gequälten politischen Körper annahm. Für eine Weile, wahrhaftig eine kurze Zeitspanne in geschichtlichen Begriffen, schien Europa bereit zu gesunden und Anzeichen einer kulturellen, wirtschaftlichen, sogar geistigen Erneuerung sprießten wie Schneeglöckchen nach einem langen Winter. Diese Hoffnung war tragisch kurz, und bald war der alte Kontinent in einen weiteren Bruderkrieg verstrickt, den sich die Europäer mit ihrem bereits geschädigten Genpool nicht leisten konnten. Deutschland am allerwenigsten. Was Verdun und Stalingrad für die Feinde Europas nicht zustande brachten, taten der Wohlstand und die Antibabypille nach 1955. Die Politik der Abtreibung auf Verlangen schaffte den Rest. Ungarn mit einem Achtel der Bevölkerung hatte 1 Million Abtreibungen im Jahr. Ontario in Kanada vollzieht etwa 100.000 Abtreibungen jährlich bei einer Bevölkerung von 7 oder 8 Millionen. Ich las irgendwo, dass in Ost-, Mittel- und Westdeutschland jedes Jahr zusammen über 1 bis 1,3 Millionen deutsche Kinder mit Zustimmung ihrer Eltern ohne Erbarmen ermordet werden. Und das seit Jahren. Es wird sich bald bitter an uns Deutschen rächen. Glaubt es mir. Zum Ausgleich des Mangels an Geburten importieren wir mehr Erwachsene aus der dritten Welt, weil überall in den westlichen Demokratien die junge Generation mit Lohnabzügen die Soziallasten der alternden Bevölkerung aufbringen muss. Der schwindende Nachwuchs erhöht so die Steuerlast der verdienenden jungen Menschen, was Einbußen beim Lebensstandard bedeutet. In Kanada und Amerika sind unsere jungen Menschen zum großen Teil schlecht auf einen vielseitigen technischen Arbeitsmarkt vorbereitet, weil unsere Bildungsforderungen so weit abgesunken sind. Viele Gymnasiasten können nur unzureichend lesen und schreiben. Chinesische und asiatisch-indische Studenten, ausgebildet in der von uns arrogant bezeichneten Dritten Welt, lassen jetzt im Normalfall die in Amerika geborenen und ausgebildeten weißen Studenten leistungsmäßig hinter sich. Junge Ausländer bekommen daher die guten Stellen. Unsere Versager braten für Mindestlöhne Hamburger und Hotdogs bei McDonald's. Sie werden keine Zukunft für sich sehen. Auf diese Weise wird es noch weniger Kinder geben. Die wenigen werden oft von alleinstehenden Müttern außerehelich geboren werden. Das Paarungsverhalten unserer jungen Menschen ähnelt dem von läufigen Hunden auf der Straße. Für das Bataillon der Revisionisten dort draußen in der weiten Welt gibt es Lebenswichtiges, Lebensrettendes, Seelenrettendes zu tun, wenn wir nur unsere Augen aufmachen, die Scheuklappen ablegen und vorangehen. Es gilt, gemeinsam eine Welt zu erobern oder als Einzelne unsere Zukunft zu verlieren. Ob und wenn ich hier herauskomme, wo immer Sie mich hinschicken, wird es mir nicht an Arbeit fehlen. Es ist so viel Wichtiges zu tun, weit Wichtigeres, als noch ein paar Jahrzehnte in den Ruinen von Auschwitz zu stochern. Unsinn! Es ist eine Ablenkung, eine falsche Spur, die von einem betrügerischen Feind ausgelegt ist. Wir dürfen darauf nicht hereinfallen. Wir müssen dem widerstehen. Wir müssen vor der Versuchung warnen, auf schon bekanntem Boden erneut zu arbeiten, Haare zu spalten und Themen zu behandeln, die schon bis zum Äußersten ausgeschöpft sind. Wir haben alles bewiesen, was zu beweisen ist. Der Holocaust, dargestellt als eine Form völkermörderischer Verirrung, ist nie geschehen. Unsere Kriegsgeneration ist im Sinne der jüdischen alliierten Anklagen unschuldig. Lies und du wirst finden. Darum predige ich mit fast religiösem Eifer, in sich zu gehen, Bestandsaufnahme zu machen, festzustellen, was nützlich und erhaltenswert und was ein Hindernis ist, und auszusortieren, wegzuwerfen, was uns nicht mehr hilft. Ballast über Bord. Ich fühle mich bevorzugt, ein Leben und eine Laufbahn wie die meine gehabt zu haben. Es ist bis heute interessant gewesen, und ich habe ein Gefühl, dass eine oder zwei von meinen juristischen Initiativen trotz allem Veränderungen erbringen werden, die bei Zeiten Freund und Feind wohl staunen lassen dürften, denn ich bin immer noch Ernst Zündel. Ich unternehme rechtliche Schritte als Waffengänge in diesem Krieg, aber all diese gerichtlichen Aktionen und Anwälte sind schrecklich teuer. Also muss ich mit den finanziellen Belastungen vorsichtig sein, denn meine Feinde haben mich schon immer ausbluten wollen. Viele meiner besten Unterstützer, Deutsche der Generation des Zweiten Weltkriegs, sind gestorben. Also sind die Dinge nicht mehr so, wie sie es in den 80er Jahren waren. Ich wusste das damals schon. Es ist aber eben nur so viel möglich, wie ein Mensch und seine Freunde in der Zeit ihres Daseins erreichen können. Ich habe in großem Maße Erfolg gehabt durch Freunde, wie ihr es wart, mehr als ich mir je erträumen konnte. Drinnen in Herz und Seele bin ich ruhig, wie ein Mann, der instinktiv wahrnimmt, dass etwas Großes, Geheimnisvolles, noch Unvollendetes im Kosmos sich heranbildet. Ich erwarte die Ereignisse und Ergebnisse ganz nüchtern, was auch immer sie sein mögen. Man könnte sagen, dass ich ein Mann bin, der seine letzten Ängste besiegt hat. So tobt die Schlacht rund um die Welt und ich bin hier zur Unbeweglichkeit verurteilt. Es scheint aus der Sicht des Karma, des Schicksalhaften betrachtet, dass es mir noch nicht gestattet ist, in den Ruhestand zu treten, organisches Gemüse zu ziehen und über einen Weg aus dem gegenwärtigen Dilemma nachzudenken. Es geht wieder in die Rauferei, in die Gosse des Gerichtssaals hinein. Ich werde sehr früh am Morgen unter 4- bis 7-köpfiger Bewachung der RCMP, unserer föderalen Polizei, in Handschellen und Fußeisen zum Transport vom Vorortgefängnis nach Toronto gebracht, um vor einem Richter franco-kanadischer Herkunft zu erscheinen, der bereits unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit geheimes Beweismaterial gesichtet hat, ohne dass mein Anwalt oder ich selber diese Beweise gesehen hätten oder es uns gestattet worden wäre, irgendjemanden darüber ins Kreuzfeuer zu nehmen, viel weniger dem Richter Einwände vorzulegen. Ihr werdet diese Argumente in den Rundbriefen behandelt finden. Ich bin sicher, dass dies nur der Anfang ist, denn mein Anwalt hat die Absicht, eine Verfassungsbeschwerde bezüglich der Gesetzgebung vorzubringen, gegen eine hasserfüllte Gesetzgebung, die in ihren Auswirkungen verbrecherisch ist, und das nicht nur für Menschen wie mich. Man fragt sich, wie Hunderte von Parlamentariern, von denen praktisch alle graduierte Juristen sind, einer solchen Gesetzgebung zustimmen konnten. Was könnten die untergründigen Ursachen für diese Massenpsychose sein, die speziell die Oberklassen der westlichen Welt befallen hat? Welch ungebremste Kriminalität, welches Böse verfolgt diesen Planeten? Es kommt einem vor, als ob ein Fluch auf der Menschheit ruht. Ich glaube fest, dass das nationalsozialistische Deutschland die Anfänge der Antwort hatte, beginnend mit der Ernährung. Wir müssen mit all unserer Kraft die Rückkehr zu einer gesunden Lebensweise fördern und allen bewusst machen, indem wir für all unsere Anhänger Kleingärten befürworten. Das ist nicht nur eine gute Möglichkeit, sich Bewegung zu verschaffen, es macht auch Spaß, besonders für unsere Jungen. Gesündere Nahrung wird gesündere Kinder schaffen, deren Gehirnfunktion dem jetzigen Haufen leicht manipulierbarer Zombies weit überlegen sein wird. Ernährung über natürliche Düngung, um den Vitamin- und Mineralgehalt unserer Nahrung zu erhöhen, ist das Geheimnis des Weges zurück, nicht irgendeine Ideologie. Gesundes Essen wird notwendigerweise kräftigere, unabhängigere Denker hervorbringen, die dem Unsinn nicht länger zuhören und an ihrer eigenen Zerstörung nicht weiter mitarbeiten werden. Europa entwickelt sich, und wenn die jetzigen Trends anhalten, wird die Zeit für einige wesentliche Veränderungen, nicht nur solche in kleinsten Schritten, kommen. Denkt daran, wie die Berliner Mauer 1989 wie durch einen Zauber fiel und zwei große Teile Deutschlands sich wieder vereinigten. Ich bin überzeugt, dass die Nichtjuden dieser Welt sich neu verbinden, die Wagenburg auffahren und ihr Ureigenes schützen werden. Eine Kultur und eine Lebensart, die über Äonen hinweg geformt und weiterentwickelt worden ist. Wir, die heute Lebenden, sind die geforderte Generation. Unsere Ahnen rufen ihre Nachkommen an die Front. Die Selbstbefreiung wird nicht schmerzlos sein, aber ich glaube nicht, dass unser geliebter alter Erdteil für immer die zweite Geige spielt. Und dann wird meine praktische Kampferfahrung eines halben Jahrhunderts in Nordamerika willkommen sein. Arminius erlernte seine Fähigkeiten und sein Handwerk in den Militärakademien und Ausbildungslagern der römischen Legion. Sein Sieg im Teutoburger Wald wird von den deutschen Patrioten überall im Jahr 2009 gefeiert werden. Für mich ist das Datum voll von Symbolik und auch eine Mahnung zur Selbstaufopferung und erneuter Hingabe für die Freiheit. Ein Volk entsinnt sich seiner Vorbilder und klammert sich an sie, besonders in Krisen. Die Krise ist da. Die spartanischen und preußischen Ideale werden wiederum all unser Handeln und Denken bestimmen müssen. Billige Selbsttäuschung wird keinen Erfolg haben. Nur wenn wir, die verantwortlichen Führer, unsere Verwandten und Freunde von der Notwendigkeit einer radikalen Änderung und vermehrten Anstrengung überzeugen können, der Notwendigkeit, uns körperlich und geistig zu stählen, nur dann können wir wirklich von unserem Feldzug der Wiedereroberung unseres Lebensraumes träumen. Nur wenn wir unsere Gewohnheiten ändern, nicht nur, was wir essen und trinken, sondern auch, welche Speise wir mit unseren Sinnen für unsere Seele aufnehmen, werden wir unsere Freiheit wiedergewinnen. Worte allein, gesprochene oder geschriebene, werden es nicht schaffen. Persönliches Opfer, Leiden, Schweiß, Blut und viele Tränen, zusammen mit finanzieller und sexueller Selbstbeherrschung, Zügelung unserer Gefühle, Stetigkeit am Ruder unseres Lebens. So werden wir die Helden hervorbringen, die für die ungeheuer schwere, jedoch geschichtlich notwendige Aufgabe nötig sind. Es wird keine Sofortlösung geben, keine Zauberformel, keine Abkürzungswege zum Sieg, nicht in einem solchen dramatischen Kampf zur Rettung der Überreste einer großen Rasse und Kultur. Ende. Das war Briefe aus Gefängniszelle 7 im Jahre 2003 in einem kanadischen Hochsicherheitstrakt vom deutschen Gewissensgefangenen Ernst Zündel geschrieben. Herausgegeben im Jahre 2006 von Ingrid Rimland Zündel. Vorgelesen im Kalenderjahr 2020/21.